Erster Obadja sieht eine Nachricht von Gott. Gott spricht über das Land Edom. Ein Bote geht zu den Völkern. Er sagt, steht auf. Wir kämpfen gegen Edom. Zweiter Gott sagt, ich mache dich klein. Alle anderen Völker werden dich nicht achten. Dritter, du bist sehr stolz. Du wohnst hoch oben in den Bergen. Du denkst, niemand kann mich nach unten holen. Vierter, du fliegst hoch wie ein Vogel. Dein Nest ist bei den Sternen. Aber ich hole dich von dort runter. Das sagt Gott. Fünften, Diebe kommen in der Nacht. Sie nehmen nur, was sie brauchen. Winzer lassen ein paar Trauben übrig. Aber bei dir bleibt nichts. Sechster, die Feinde suchen alles bei Esau. Sie finden alle seine Schätze. Siebter, deine Freunde schicken dich weg. Sie lügen dich an. Sie essen dein Brot und legen Fallen. Du merkst es nicht. Achter, Gott sagt, an diesem Tag sterben die klugen Männer. In Edom gibt es dann keine Klugheit mehr. Neunter, die starken Männer in Teman haben Angst. Alle Männer im Gebirge von Esau sterben. Zehnter, du warst böse zu deinem Bruder Jakob. Darum hast du jetzt Schande. Du bist für immer weg. Elften, Feinde kamen nach Jerusalem. Sie nahmen alles weg. Du standest dabei. Du warst wie einer von den Feinden. Zwölfter, freue dich nicht über das Unglück von deinem Bruder. Lache nicht über die Leute von Juda. Sei nicht stolz in ihrer Not. Dreizehnter, geh nicht durch das Tor von meinem Volk. Schau nicht froh auf ihr Leid. Nimm nicht ihre Sachen weg. Vierzehnter, steh nicht an den Wegen. Töte nicht die Menschen, die weglaufen. Liefere sie nicht an die Feinde aus. 15. Der Tag von Gott kommt bald für alle Völker. Was du getan hast, das passiert auch dir. Deine Taten kommen auf dich zurück. 16. Ihr habt auf meinem Berg getrunken. Jetzt trinken alle Völker. Sie trinken und verschwinden ganz. 17. Aber auf dem Berg Zion gibt es Rettung. Dieser Ort ist heilig. Das Haus Jakob bekommt sein Land zurück. 18. Das Haus Jakob ist wie Feuer. Das Haus Josef ist wie eine Flamme. Aber das Haus Esau ist wie trockenes Gras. Das Feuer verbrennt alles. 19. Die Leute aus dem Süden nehmen das Gebirge Esau. Andere nehmen das Land der Philister. Sie nehmen auch Ephraim und Samaria. 20. Die Gefangenen von Israel kommen zurück. Sie nehmen das Land bis Zapat. Die Leute aus Jerusalem nehmen die Städte im Süden. 21. Retter gehen auf den Berg Zion. Sie richten das Gebirge von Esau. Gott ist dann der König.